Verdorben. Geschrieben von Jab. Gelesen von Lina Lollipop. Crowley, mein Kuchen ist schlecht geworden. Oh nein, eine Tragödie. Das ist nicht witzig. Was erlaubt sich mein Kuchen einfach so schlecht zu werden? Der war kaum für 37 Monate da drin. Oder waren es 73? Wie kann es da überhaupt darüber nachdenken, einfach schlecht zu werden? Ich hab dir doch gesagt, dass den Herumfummeln mit der Taschen der Menschen den Kühlschrank durch einen bringen würde. Aber rate mal, wer mir nicht glauben wollte. Ich habe genau diesen Kuchen für genau diesen spezifischen Tag aufgespart. Und jetzt ist er verdorben. Für immer. Es ist ein völlig normaler Dienstag, Engel. Crowley? Verdammter Seraphel. Pack dein tödliches Smollen weg. Ich bin ja schon dran. Vielen Dank, Liebster. Das Ende.